Hauptgerichte. A7b. Hören und vergleichen Sie. Dialog 1. Wie sind die Krabben zubereitet? Sie werden mit Tomaten, dann mit Feta-Käse belegt und danach im Ofen überbacken.